Kundgabe 6055. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.09.1954. Zeugnis der Sendboten vom Wirken Gottes. Meine Sendboten sollen Zeugnis ablegen von mir und meinem Wort. Sie sollen den Mitmenschen künden, dass sie in Verbindung stehen mit mir und von mir selbst angesprochen werden. Sie sollen ihnen mein Wort zuleiten in der Erkenntnis, dass sie mein Wort benötigen, um Licht und Kraft zu empfangen. Meine Sendboten wissen um die große geistige Not und auch um den einzigen Weg, der aus dieser Not herausführt. Sie wissen, dass nur die Erfüllung meines Willens die geistige und auch die irdische Not verringert. Und darum wollen sie ihren Mitmenschen meinen Willen kundtun und ihnen nahelegen, dass sie sich eines Liebelebens befleißigen müssen, weil dann als erstes mein Liebegebot erfüllt wird. Und darum verbreiten sie mein Wort, die Liebelehre Christi. Sie arbeiten also bewusst an der Erlösung der Mitmenschen, und sie tun dies aus Liebe zu mir und zum Nächsten. Darum kann ich sie als meine Boten hinaussenden und ihnen Anweisungen geben. Ich kann sie zu Vertretern meines Reiches machen. Ich kann ihnen fortgesetzt Belehrungen geben, die sie zu der Arbeit für mein Reich befähigen. Denn sie sollen nichts anderes an ihre Mitmenschen weitergeben, als was sie von mir selbst empfangen haben. Und sie sollen ohne Scheu heraussagen, woher sie ihr Wissen haben. Denn dies ist mein Wille, dass sie ihre Verbindung mit mir, ihren lebendigen Glauben an mich bekennen, dass sie Zeugnis ablegen von mir selbst, dessen Gabe sie darbieten. Die Menschen sollen einen Beweis erhalten von meinem Wirken an ihnen. Es soll ihnen die Gegenwart Gottes bewiesen werden durch offensichtlichen geistigen Reichtum, denn sie glauben an mich nur noch als an einen fernen Gott und benötigen dringend, dass ich ihnen nahegebracht werde, was nur durch die Zuleitung meines Wortes geschehen kann, dass sie bei gutem Willen auch als meine Stimme erkennen können. Und darum brauche ich Diener auf Erden, die sich die Verbreitung meines Wortes angelegen sein lassen. Ich brauche Menschen, die mein Wort direkt entgegennehmen und es dann weiterleiten, auf dass die Menschen glauben lernen an einen Gott, mit dem sie sich eng verbinden können, um seine Stimme nun selbst zu vernehmen. Ich will, dass die Menschen lebendig glauben lernen, dass sie die Verbindung suchen mit mir und dass sie sich angesprochen fühlen von mir, was aber erst geschehen kann, wenn ihnen Zeugnis gegeben wird von meinem Wirken an einem Menschen. Meine Sendboten sollen nur die Gedanken der Mitmenschen zu lenken suchen auf mich, der ich lebe und mich einem jeden Menschen beweisen möchte. Sie sollen mich und mein Wirken erwähnen, so wie es nur möglich ist. Und ich will sie dafür segnen und ihren Worten Kraft verleihen, auf dass die große Not verringert werde, die darum so groß ist, weil die Menschen mich nicht mehr kennen, weil sie nicht mehr die Verbindung suchen mit mir, aus der allein sie Kraft schöpfen können, den Weg zu gehen, der zum ewigen Leben führt. Amen.